You know, and the more we are consecrated to God and his purposes, je mehr wir uns Gott und seinen Zielen geweiht haben, the more God can use it. Desto mehr kann Gott uns gebrauchen. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Daniel is back with me in the studio. Daniel ist wieder mit mir im Studio. That's why we can reach so many more people. Deshalb können wir so viel mehr Menschen erreichen. People speak English, people speak Portuguese. Menschen sprechen Englisch, sie sprechen Portugiesisch. So, I've talked a whole bunch about surrender. Ich habe schon ganz viel über Hingabe gesprochen. But I've also talked a whole bunch of consecration. Ich habe auch schon sehr viel über Weihe gesprochen. So, I've been asked to talk about the difference between surrender and consecration. Ich wurde gebeten, über den Unterschied zwischen Hingabe und Weihe zu sprechen. You know, it seems kind of very flurry. What's the difference? Es scheint, dass der Unterschied etwas nicht ganz Absolutes ist. Well, look, let's talk again what I've already mentioned in another video. Sprechen wir nochmal, worüber wir bereits in einem anderen Video sprachen. About what it means to be consecrated. Was bedeutet es, geweiht zu sein? Consecrated, the word from the original Hebrew and Greek. Weihe aus dem Original Hebräischen und Original Griechischen. It has the meaning of a separation for a very specific purpose. Hat die Bedeutung von Absonderung für einen ganz bestimmten Zweck. I used to have a friend. He is now with Jesus for quite a long time. Ich hatte einen Freund, der jetzt schon seit geraumer Zeit bei Jesus ist. And he used to be missionary in India. Er war Missionar in Indien. He was British. Er war Brite. And I met him first actually in England. Ich traf ihn zum ersten Mal in England. And then we became very close to him. Und wir waren sehr eng miteinander. He used to come all the time to Austria. Er kam immer wieder nach Österreich. And I remember one day I talked to him. Ich erinnere mich, eines Tages sprach ich mit ihm. Because we talked about the whole idea of holy. Weil wir über Heiligkeit sprachen. Because holy has to do with consecration. Heiligkeit hat mit Weihe zu tun. Holy means to be separated. To be consecrated means to be separated. Heilig sein bedeutet abgesondert zu sein. Geweiht zu sein bedeutet abgesondert zu sein. So he said something to me that I never forgot. I thought it's perfect. Was er zu mir sagte, vergaß ich nie. Ich dachte, es ist perfekt. You know, he said, Reinhard, when I went to India with my wife as a missionary. Er sagte, Reinhard, als ich mit meiner Frau als Missionar in Indien war. He said, that was like long time ago. Es war vor langer Zeit. He said, you know, then we did not have running water in the house. Wir hatten kein fließendes Wasser im Haus. So he said, we had to go out to the fountain, to the well, and we had to get water. Wir mussten zum Brunnen gehen und Wasser holen. But then, you know, he told me that too, and I experienced it myself when I was in India. Dann sagte er mir, und ich hatte das auch erlebt, als ich in Indien war. In India, they don't use toilet paper. In Indien verwenden sie kein Toilettenpapier. I think it's very disgusting to use toilet paper and smear the gunk all over you. Sie denken, dass es sehr ekelhaft ist, Toilettenpapier zu verwenden und sich den Dreck über sich zu verschmieren. And you know, once I was there, I actually couldn't understand it. Und als ich einmal dort war, konnte ich das verstehen. So they always have a pot of water. Sie haben also immer einen Topf Wasser. With the pot of water, they wash themselves after they have done their business. Mit diesem Wasser waschen sie sich, nachdem sie auf der Toilette waren. So you know, in to the restaurants I went to in India, to every home I went to, there's always a pot of water that you use for washing yourself after you. In Restaurants, in Häusern ist es immer so, dass man sich danach mit diesem Wasser wäscht. So he said. Er sagte, my wife, she had a pot that was used for drinking water. Er sagte, meine Frau hatte einen Behälter, der für Trinkwasser verwendet wurde. She said, that was a holy pot. Sie sagte, das war ein heiliger Behälter. It was a pot that was consecrated for the purpose of putting only drinking water in there. Es war ein Behälter, der dafür bestimmt oder geweiht war, nur Trinkwasser zu beinhalten. You couldn't put it in the water to wash your butt. Man durfte nicht das Wasser hineingeben, um damit den Hintern zu waschen. It's consecrated. Es war bestimmt, geweiht. And that's what the word consecration actually means. Das ist die eigentliche Bedeutung der Weihe. So the more we learn to live a life of consecration, the more we will experience the things of the kingdom. Je mehr wir also lernen, ein Leben der Weihe zu führen, desto mehr werden wir die Dinge des Königreichs erleben. Don't hear what I did not say. Hör jetzt nicht, was ich nicht gesagt habe. I did not say the more you live a consecrated life, the more God will give you anything. Ich sagte nicht, je mehr du ein geweihtes Leben führst, desto mehr wird Gott dir geben. The more you will experience. desto mehr wirst du erleben. Ich habe mich zum Beispiel abgesondert, im Übernatürlichen zu wandeln. Das machte ich bereits vor vielen Jahren. Was mache ich also? Gott, ich gebe mein Leben hin, dass du mir lernst, im Übernatürlichen zu wandeln. Wir können uns vielen Dingen weihen, im normalen Leben und im Königreich Gottes. You know, I can consecrate myself to be an author. Ich kann mich weihen, ein Autor zu sein. That means I've set my life apart to be an author. Das bedeutet, dass ich mein Leben abgesondert habe, ein Autor zu sein. You know, and the more we are consecrated to God and his purposes, je mehr wir für Gott und seine Zwecke abgesondert sind, the more God can use it. Desto mehr kann Gott uns verwenden. But why? Aber warum? Because God is never, ever, ever going to force you. Weil Gott dich niemals, niemals zu etwas zwingen würde. Look. Schau. God has called me to be a prophet and to be a teacher. Gott hat mich berufen, ein Prophet und ein Lehrer zu sein. How do I know that? Woher weiß ich es? Nobody told me. Niemand sagte es mir. God told me. Gott sagte es mir. When I was 8 years old, he told me. Als ich 8 Jahre alt war, sagte er es mir. Now, just because God has chosen me to be a prophet and a teacher of the Word of God, weil Gott mich erwählt hat, ein Prophet und Lehrer des Wortes Gottes zu sein, that does not mean that God can use me. Bedeutet es nicht, dass Gott mich gebrauchen kann. Think about it. Denk darüber nach. There are a lot of people that God has called for certain things and they never do it. Es gibt viele Menschen, die Gott für bestimmte Dinge berufen hat und sie machen es nie. It needs my consecration to experience everything that God has. Es braucht meine Weihe, um alles zu erleben, was Gott für mich hat. So when I was a teenager, als ich ein Teenager war, I was a little Jonah. War ich ein kleiner Jonah. I went into the boat and went to the other direction. Ich ging zum Boot und fuhr in die andere Richtung. I said, God, I don't want to be a preacher, I don't want to be a prophet, I don't want to be a teacher, I don't want to be a pastor, leave me alone. Gott, ich will kein Prediger, kein Prophet, Lehrer, Pastor sein, lass mich in Ruhe. I want to make career. Ich will Karriere machen. I want to be a businessman. Ich will ein Geschäftsmann sein. I don't want to have anything to do with Christian. Ich will nichts mit einem christlichen Dienst zu tun haben. So what happened? Was passierte? God let me. Gott ließ mich in Ruhe. One day, eines Tages, in my early teenage year, in meinen frühen Teenagerjahren, I had this kind of wake-up call. Hatte ich diese Art Weckruf. And I thought, und dachte, what am I doing with my life? Was mache ich mit meinem Leben? Being famous doesn't satisfy me. Berühmt zu sein befriedigt mich nicht. Being rich doesn't satisfy me. Reich zu sein befriedigt mich nicht. Yes, I was in my mid-teenage years and I was already very, very successful. Ich war in den Teenagerjahren und bereits erfolgreich. I was on national television at 12. Mit 12 war ich im nationalen Fernsehen. Sorry, in the newspaper. Sorry, in der Zeitung. But at 14 I was on national television. Mit 14 war ich im nationalen Fernsehen. You know, because I guess I'm smart and gifted to become a successful businessman if I want. Ich glaube, dass ich klug und talentiert bin, um ein guter Geschäftsmann zu werden, wenn ich das möchte. I guess. Ich denke. But I was heading into that direction. Ich war in diese Richtung unterwegs. And one day I thought, that just doesn't do it. Eines Tages dachte ich, das ist nichts für mich. You know, it just doesn't do it. Es ist einfach nichts für mich. So then I consecrated myself to respond to God's call. Ich weihte mich und sonderte mich ab, um auf Gottes Berufung zu reagieren. So that means from that moment on, I set myself aside and I said, God, this is what I want to fulfill. Ab diesem Moment sonderte ich mich ab und sagte, Gott, das ist es, was ich erfüllen will. So consecration means you put your life for a specific purpose. Weihe bedeutet, dass du dein Leben für einen bestimmten Zweck absonderst. My friends, there is no better motive for consecration than this one. Meine Freunde, es gibt keine bessere Motivation für Weihe als diese. For me, I have not found a better motivation. Ich habe für mich keine bessere gefunden. We love because he first loved. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. There is no greater motivation for consecration than I understand how much and deeply I have been loved unconditionally. Keine größere Motivation für Weihe als ich verstehe, wie sehr ich bedingungslos geliebt bin. You know, once I understood how deeply he has loved me, his love has conquered my heart, that the natural response is consecration. Sobald ich verstanden hatte, wie sehr er mich liebte, hatte seine Liebe mein Herz erfasst, so dass die natürliche Folge davon die Weihe war. Why should I set my life apart for anything or anyone when there is one who loves me so deeply? Warum sollte ich mein Leben für etwas oder jemanden absondern, wenn da einer ist, der mich so sehr liebt? So my consecration to God is a response to his deep love for me. Meine Weihe an Gott ist eine Antwort auf seine tiefe Liebe zu mir. One died for all, so that those who now live no longer live for themselves, but live for him who died for them. 2 Corinthians 5:15. Einer ist für alle gestorben, damit diejenigen, die jetzt leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für ihn leben, der für sie gestorben ist. 2 Korinther 5:15. That's consecration. Das ist Weihe. You set yourself aside from other things for a specific person or a specific purpose. Du sonderst dich von anderen Dingen ab für eine bestimmte Person oder für einen bestimmten Zweck. So what's surrender? Was ist Hingabe? Surrender is not you set yourself aside. Bei Hingabe sonderst du dich nicht ab. But it means you give up control of you being the boss of your own life. Das bedeutet, dass du die Kontrolle aufgibst, dass du der Boss deines Lebens bist. You know, and there is a huge difference if I set myself aside for God. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mich für Gott absondere. Or if I surrender saying, Lord, I really, really just want you to be the one who sits on the throne of my life. Oder ob ich sage, Herr, ich will, dass du nur derjenige bist, der auf dem Thron meines Lebens sitzt. You sit on the throne, you do whatever you want, just talk to me and I will go there. Du sitzt auf dem Thron und machst, was du gerade willst, sprich einfach zu mir und ich gehe dorthin. I want to live selfishly, I want to live whatever you desire. Ich will nicht selbstsüchtig leben, ich möchte das tun, was du willst. You know, because consecration is for a specific purpose. Weißt du, Weihe ist für einen bestimmten Zweck. Surrender is letting go of being a self-focused person who controls his own life selfishly. Hingabe ist loslassen, eine selbstfokussierte Person zu sein, die ihr eigenes Leben selbstsüchtig kontrolliert. So once we have learned to live by surrender and by consecration, sobald wir gelernt haben, in Hingabe und Weihe zu leben, life becomes so satisfying. Wird das Leben so zufriedenstellend. This day, in fact, just a few minutes ago, I got a message from my daughter-in-law. Vor ein paar Minuten gerade habe ich eine Nachricht von meiner Schwiegertochter bekommen. She actually put it in our family group. Sie stellte sie in unsere Familiengruppe. And she said, Reinhard, you could be a great, and then she mentioned a certain profession. Reinhard, du könntest ein großer, und dann nannte sie einen bestimmten Beruf. She said, I wonder if this could be your great destiny. Und dann sagte sie, ich frage mich, ob das deine große Bestimmung sein könnte. I said, I live my destiny. Ich sagte, ich lebe meine Bestimmung. I said to her this. Ich sagte zu ihr, there is no person who lives on this earth who is more satisfied than me. I live my destiny. Es gibt keine Person, die auf dieser Erde lebt, die zufriedener ist als ich. Ich lebe meine Bestimmung. You see, surrender, that means I throw myself off the throne of my life. Hingabe bedeutet, ich werfe mich selber vom Thron meines Lebens. Then Jesus purchases it from my selfishness and gives it back to me. Jesus hat meine Selbstsucht erkauft und mir ein neues Leben gegeben. And then I consecrate myself because He called me to be a prophet and a teacher, so that's what I consecrate myself. Dann weihe ich mich, weil Gott mich berufen hat, ein Prophet und Lehrer zu sein. Dafür weihe ich mich. This will bring the deepest satisfaction you can imagine. Das bringt tiefste Zufriedenheit, die du dir vorstellen kannst. Listen. Hör zu. You can be a consecrated businessman. Du kannst ein geweihter Geschäftsmann sein. You know, very close to me. Mir sehr nahe sitzt eine Person, die ich erst seit ein paar Tagen kenne. I really like her so much. Und ich mag sie wirklich gerne. She's consecrated to be a creative video maker. Sie ist geweiht, eine kreative Videoproduzentin zu sein. It's a consecration. Es ist ihre Weihe. You know, when she came to us to work for us, I was so touched. Als sie zu uns kam, um für uns zu arbeiten, war ich so berührt. I really was. Das war ich wirklich. You know why? Weißt du warum? Because she is so consecrated to that job. Weil sie diesem Job so geweiht ist. You know, it is like, this is what I've given my life to. God has given me creative talent, I'm going to use. So wie, dafür gebe ich mein Leben. Gott hat mir ein kreatives Talent gegeben und das verwende ich. You know, so I say, okay, whatever you want to do, do it. Ich sage, was immer du machen willst, mach es. Because it's consecration. Weil es Weihe ist. She consecrates her talent for the purpose of God. Sie weiht ihr Talent für die Bestimmung Gottes. See, nobody who is consecrated and surrendered is not completely satisfied. It doesn't work. Everybody is. Nur wer geweiht und hingegeben ist, ist vollkommen zufriedengestellt. So consecrate yourself and surrender yourself. Weihe dich und gib dich hin. And live consecrated and live surrendered. Lebe geweiht, lebe hingegeben. Life will be fun, I promise. Das Leben wird Spaß machen, das verspreche ich. Guys, thank you for watching. Leute, danke fürs Zusehen. Klicke auf Mag ich. Share it, subscribe to our channel. Subscribe. Teile es, abonniere den Kanal. Let's share the goodness of God to the whole world. Teilen wir die Güte Gottes mit der ganzen Welt. Thank you. Danke.